Der Niedergang der Ersten Republik. Opfer. Um 17.56 Uhr und 48 Sekunden am 23. Mai 1992 schlugen am geologischen Observatorium in Monte Camarata, unweit Agrigent, im Süden Siziliens, sämtliche Seismographen aus. 16 Sekunden zuvor war in 656 Kilometern Entfernung zwischen Flughafen und Palermo ein Streifen Autobahn von einer gewaltigen Explosion aufgerissen worden. Am Ort der Explosion spürten die drei Polizeibeamten Angelo Corbo, Gaspare Cervello und Paolo Capuzza eine Druckwelle und einen Hitzeblitz und wurden nach vorn geschleudert, als ihr Wagen unter einem Trümmerregen rüttelnd zum Stehen kam. Sie befanden sich im dritten Fahrzeug eines Dreierkonvois, der Giovanni Falcone und seine Frau fürs Wochenende in ihr Palermer Zuhause eskortierte. Benommen von der Wucht der Erschütterung starrten sie entsetzt auf die Zerstörung. Dann dämmerte es ihnen, dass ein zweiter Anschlag folgen könnte, dass ein Killerkommando kommen könnte, um den Mann zu erledigen, der unter ihrem Schutz stand. Capuzza griff nach seiner Maschinenpistole M12, aber seine Hände zitterten zu sehr. Also zog er, wie die anderen, seine Dienstpistole. Die drei stolperten auf die Fahrbahn. Falcones weißer Fiat Croma stand einige Meter entfernt, vornübergekippt, am Rande eines 4 Meter tiefen Kraters. Falcone saß am Steuer hinter einer kugelsicheren Tür, die sich nicht bewegen ließ. Gaspare Cervello schilderte die Szene später so. »Das Einzige, was ich tun konnte, war, nach Richter Falcone zu rufen. Giovanni! Giovanni!« Er wandte sich mir zu, aber seine Augen blickten ins Leere. Giovanni Falcone und Francesca Morvillo starben am selben Abend auf dem Operationstisch. Drei ihrer Leibwächter waren bereits tot. Sie saßen im vordersten Wagen des Konvois, den die volle Wucht der Detonation getroffen hatte. Borsellino wusste, dass er als Nächstes sterben würde. Seine Familie hörte ihn oft sagen, »Zuerst töten sie ihn, dann mich.« Nachdem Falcone ans Justizministerium nach Rom gegangen war, kehrte Borsellino von Massana nach Palermo zurück, um dort weiterzumachen, wo sein Freund aufgehört hatte. Jetzt hatte Sizilien ihn dazu ausersehen, ob er es wollte oder nicht, als das Symbol des Kampfes gegen die Cosa Nostra Falcones Erbe anzutreten. Man hatte ihn informiert, dass der Sprengsatz, der ihm zugedacht war, sich bereits in Palermo befand. Was seinen Mut umso erstaunlicher macht und das Versäumnis des italienischen Staates, ihn zu beschützen, umso erschreckender. Am 19. Juli 1992 detonierte ein Fiat 126, vollgestopft mit Sprengstoff, vor dem Haus Paolo Borsellinos in der Via Mariano D'Amelio. Der Richter hatte gerade an der Haustür geklingelt, als er von der Bombe zerfetzt wurde. Mit Borsellino starben seine 5 Leibwächter. Allesamt Freiwillige. Mehrere Male in den vorausgehenden 56 Tagen war Borsellino allein zum Zigarettenholen aus dem Haus gegangen, in der Hoffnung, erschossen zu werden und damit den anderen dasselbe Schicksal zu ersparen.